Aus dem ovalen weißen Ende eines Hotels flieh. Das Licht geht an, trübe und kaum erhellend, das gedruckte Gedicht, polierte Faust, in einem Fliesenbad, in einem schwarz-weißen Land. Vergeh um dein Leben, indes das Energiespar sich erkräftigt. Lass den Rucksack in dem Raum, wo noch liegt dein scheiß Gedicht, gedruckt, warum nicht? Es hilft dir nicht. Und renn, renn, renn. Die Luft ist süß, sie bringt dich nicht um.